für mich, ehe du zu mir kamst und mich zart und liebevoll in die Arme nahmst. Da war mit einem Mal die Welt ein Wunderland, als strahlend hell das Glück dann vor mir stand. Das ist Zauberei.